Erst nachdem Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern über den Bach Kidron zu einem Garten, den sie dann betraten. Zweiter Judas, der Jesus verriet, kannte diesen Ort auch, weil Jesus sich dort oft mit seinen Jüngern traf. Dritter deshalb nahm Judas eine Gruppe Soldaten und Diener der Hohenpriester und Pharisäer mit sich. Sie kamen mit Fackeln, Lampen und Waffen dorthin. Vierter Jesus wusste alles, was ihm bevorstand. Er ging hinaus und fragte sie, wen sucht ihr? Fünfter sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, ich bin es. Judas, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Sechster als er sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Siebter dann fragte er sie noch einmal, wen sucht ihr? Sie antworteten, Jesus von Nazareth. Achter Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese anderen gehen. Neunter dies geschah, damit sich das Wort erfüllte, das er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Zehnter Simon Petrus, der ein Schwert hatte, zog es heraus, schlug den Diener des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener hieß Malchus. Elfter da sagte Jesus zu Petrus, steck dein Schwert weg. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mein Vater mir gegeben hat? Zwölfter die Soldaten, ihr Hauptmann und die jüdischen Diener nahmen Jesus fest, banden ihn und führten ihn zuerst zu Annas. Dreizehnter Annas war der Schwiegervater von Kaiphas, der in diesem Jahr Hohepriester war. Vierzehnter Kaiphas war es, der den Juden geraten hatte, dass es besser sei, wenn ein Mensch für das Volk stirbt. Fünfzehnter Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser andere Jünger kannte den Hohenpriester und ging mit Jesus in dessen Hof, während Petrus draußen an der Tür wartete. Sechzehnter der andere Jünger, der den Hohenpriester kannte, ging hinaus, sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Siebzehnter die Magd, die die Tür bewachte, fragte Petrus, bist du nicht auch einer der Jünger dieses Mannes? Er antwortete, nein. Achtzehnter die Diener und Wachen hatten ein Kohlenfeuer gemacht, weil es kalt war, und wärmten sich daran. Petrus stand auch bei ihnen und wärmte sich. Neunzehnter der Hohepriester fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Zwanzigster Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zur Welt gesprochen. Ich habe immer in Synagogen und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen, und ich habe nichts im Geheimen gesagt. Einundzwanzigster, warum fragst du mich? Frage die Leute, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Sie wissen, was ich gesprochen habe. 22. Als Jesus das gesagt hatte, schlug ein Diener, der daneben stand, Jesus ins Gesicht und fragte, antwortest du dem Hohenpriester so? 23. Jesus antwortete ihm, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann beweise es. Aber wenn ich die Wahrheit gesagt habe, warum schlägst du mich dann? 24. Annas schickte Jesus dann gefesselt zum Hohenpriester Kaiphas. 25. Simon Petrus stand immer noch da und wärmte sich. Da fragten sie ihn, bist du nicht auch einer seiner Jünger? Er leugnete es und sagte, nein. 26. Einer der Diener des Hohenpriesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, fragte, habe ich dich nicht mit ihm im Garten gesehen? 27. Petrus leugnete es noch einmal, und sofort krähte ein Hahn. 28. Danach führten sie Jesus von Kaiphas in das Prätorium. Es war früh am Morgen, und die Juden gingen nicht hinein, damit sie sich nicht unrein machten und das Passamal essen konnten. 29. Pilatus ging zu ihnen hinaus und fragte, welche Anklage habt ihr gegen diesen Mann? 30. Sie antworteten ihm, wenn dieser Mann kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. 31. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten, es ist uns nicht erlaubt, jemanden hinzurichten. 32. Dies geschah, damit sich das Wort Jesu erfüllte, das er gesagt hatte, um anzudeuten, wie er sterben würde. 33. Pilatus ging wieder in das Prätorium, rief Jesus zu sich und fragte ihn, bist du der König der Juden? 34. Jesus antwortete, sagst du. Das von dir selbst, oder haben es dir andere über mich erzählt? 35. Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die Hohenpriester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? 36. Jesus antwortete, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königreich von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich nicht an die Juden ausgeliefert werde. Aber mein Königreich kommt nicht von hier. 37. Pilatus fragte ihn, also bist du ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich wurde dazu geboren und bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der zur Wahrheit gehört, hört auf meine Stimme. 38. Pilatus fragte ihn, was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und erklärte ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. 39. Es ist aber eure Gewohnheit, dass ich euch zum Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? 40. Da riefen sie wieder laut, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas war aber ein Räuber.